Hören Sie jetzt Anmerkungen zum Weltgeschehen. Ein herzliches Willkommen. Läuft das? Ich kann das gerade nicht sehen. Wahrscheinlich läuft es zur 31. Folge. Zur 32. Folge. Oh, wow. Der Anmerkungen. Heute wieder mit Gisela. Ja, Gisela oder Ingeborg, ich weiß auch nicht mehr. Das Problem ist, wir haben noch einen anderen Podcast, da gibt es auch eine Ingeborg, die macht immer die Buchungen, weil wir einen Bücherpodcast haben. Wo, also Ingeborg ist halt unsere Redakteurin. Ah, okay. Ja, dann bin ich halt Gisela, das ist mir doch egal. Also Ute, warum? Ich bin da, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Nicht wahr? Ja. Und wir sind heute beim Beauty-Test oder irgend so ein Scheiß. Ja, am letzten Tag Silvester, des Jahres. Silvester, ja. Beauty-Test. Denn am 1. Januar ist schon wieder alles vergessen. Richtig. Die Beauty auch. So, was machst du da jetzt genau? Ich versuche. Du musst es irgendwie so drehen, ne? Warte, hast du eine Bürste oder sowas? Nee, hab ich nicht. Geht das nicht so? Geht das nicht so? Ich versuche das zu drehen. Also man muss das irgendwie einmal so um die eigene Achse drehen. Einmal um die eigene Achse drehen. Okay. Wir teilen gerne. So halb. Hopefully we not make you... Runterziehen, genau. Und dann unten einmal... Ich weiß es doch auch nicht. So? So? So? Hast du ja irgendwie so einen Knick drin, ne? Wenn es nicht geht, dann ist es halt... Ja, so ist doch... So ist doch ganz nett. Ganz nett. Ganz nett. So. Also du hast ein Plätteisen in der Hand und du plätterst jetzt irgendwie so. Na, ich versuche mit einem Plättereisen Wände zu machen. Man macht es so und dann dreht man das wohl einmal und dann zieht man es so durch. Guck mal, dann macht das Ding, Ding, Ding. Macht das Ding. Guck mal, was steht denn da? Steht da irgendwas? Anni schreibt irgendwas. Zu mir schreibt die nicht die Ordnungsverzahlung. Ja, die fragt, ob du Dings noch nicht. Schau, muss ich jetzt antworten. Bitte was? Die fragt, ob die Dings schon in meiner Gegenwart ist. Da muss ich jetzt sagen, nein. Ihre Schwester oder was? Genau. Wo ist die denn eigentlich heute? Bei uns. Bei uns. Oder meinst du die? Achso, die Anni? Ja. Die Anni, keine Ahnung. Die schätze mal, dass die bei mit der Dings was macht. Der Ira? Ja. Schätzungsweise. Schöne Grüße aus dem schönen, warmen Düsseldorf an in Zürich feiernde. Ist das da kalt gerade? Keine Ahnung. Es wird ein bisschen lockiger zum Schluss so. Ja, das ist ja nicht schlimm. Da gehe ich nachher nochmal duschen. Nein, da gehe ich nachher nochmal durch. Wenn du irgendwie einen Kamm hast oder so, dann. Du hast so feine Haare. Ich weiß. Schön. Nee, überhaupt nicht. Nee, ganz schlimm. So, können wir jetzt mal hier ein anständiges Thema machen. Das ist ja. Wir haben überhaupt keine anständigen. Also trinken wollten wir jetzt nicht. Hast du Weihnachten gut überstanden? Ja. Mit der Familie? Ja. Und du wolltest doch reichlich beschenkt. Ja, ach. Darauf kommt es nicht mehr an. Ja, kommt es nicht mehr. Ja, du hast auch nur Leute in deinem Bekanntenkreis, die nicht mehr schenken können. Oh nee. Das ja, ach nee, ich habe diese. Ja, ich hab ein neues Smartphone bekommen. Kein Apfel? Doch, hier halt. Ich wollte jetzt keine Werbung machen, deswegen habe ich nur Smartphone gesagt. Vielen Dank, du hast alles kaputt gemacht. Ja, wir schneiden das raus. Gut. Piep! Wir piepen das aus. Und ansonsten, ja, ich war krank. Das Christkind hat mir eine Erkältung gebracht, eine fette. Juhu! Ja. Scheiß Kind. Und ja, dann habe ich eigentlich sehr wenig Zeit mit meiner Familie verbracht und deswegen war Weil du ein Smartphone gekriegt hast. Ein sehr friedliches ja, ein Smartphone Weihnachtsgeschenk. Nee, halt wegen meiner Erkrankung. Erkrankung. Sagen wir mal, das klingt dramatischer. Aber die ist nicht sehr chronisch und die hast du ja schon seit Jahren. Nee, also jetzt wegen der Erkältung, die war wirklich derbe. Und ich habe ja jedes Jahr, am 23. Dezember habe ich ja das Mary Margarita Mayhem. Mayhem? Ja, seit ein paar Jahren mit einer Freundin zusammen. Und das ist ein Guacamole Holiday, der höchste Holiday des Jahres. Und ja, wir essen immer mexikanisches Essen und trinken Frozen Margarita, bis der Arzt kommt oder auch nicht. Und ja. Ja. Kannst du mal gucken, ob dir das an Wellen so reicht oder ja. Ob du noch. Und in der Zwischenzeit singen wir ein schönes Lied. Ja. Hast du eine Klampe da? Nein. Nein, aber wir können ja so singen. Wolltest du nicht dein Dreier? Dein Akkord spielen. Mein Oh ja, ich habe heute den Rock Riff gelernt. Oh. Der Rock Riff. Eigentlich ein bisschen mehr. Nee, ruhig mehr. Okay. Weil das geht meine Haare. Oh Gott, was ist das? Das schmeiß ich hier runter. Die Plastikkette. Ach du lieber Gott. Weil meine Haare die kennen nur einen Weg, das ist der gerade Weg nach unten. Also du kannst da die Dinger reinhauen, einmal rundherum, überall, wie du magst. Weil meine Haare das wieder absorbieren? Ja. Okay. okay, dann versuchen wir es nochmal. Achso, jetzt wolltest du aber eigentlich deinen Rockgriff zeigen, ne? Nee, könnte ich später. Nö, ist nicht so wichtig. Doch. Nee, aber das ist jetzt, es ist echt noch nicht so gut ausgemacht. Also ich möchte ja mal sagen, dass dein Musikvideo zum Weihnachtslied, das war ja wirklich großartig. Aber weil wir uns ein paar Mal verspielt haben. Oh. Das hat keiner gehört, das gehört bei den, so. Bei den 23 Sekunden. Das waren die schönsten 23 Sekunden der Weihnachten. Ja, richtig. Ja, ja. Mutter im Hintergrund, das Percussion, Percussionist. Auch ganz, ganz. Hat sich Mühe gegeben. Hat sich wirklich Mühe gegeben, Kraft zu machen. Das fand ich echt gut. Von dir? Ja. Ich fand's super. Mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem, man hat es wirklich erkannt. Und es hat aber diesen leichten Touch einer Ukulele. Leichten Touch. Das finde ich auch schön. Schön gesagt. Ja, wir haben ja auch mit irgendwie, war mit die ganze Familie Herkenhoff infiziert. Die spielen jetzt alle Ukulele. Mein kleiner Bruder wollte zur Klampfe greifen, hat aber die Klampfe von meinem großen Bruder erwischt und die verstellt sich ja immer sehr schnell automatisch. Ja, die, die ist ja genauso wie meine alte Ukulele nicht gut skaliert. Da kann man keine Musik drauf spielen halt. Allerdings, meine Nichte möchte jetzt auch Gitarre spielen, wofür sich meine Schwägerin herzlich bedankt hat. Weil das ist ja kein... Damit kann man ja schlecht ins Orchester. Sie böllern hier schon wieder, eben schon. Kann man denn nicht alle hier so hier, ne? Abstellen. Das geht nicht. Das ist ja ab dem 29. ist das ja Gesetz. Dass man das darf? Dass heute ganz Assi-Kinder schon Böller dürfen. Genau. Also das ist ja, ne? Ja. Oh, ich sehe gerade, wir sind tatsächlich gut in der Zeit. Wir sind ja schon, ich dachte, kommt es erst 6:30. Ist ja erst viertel nach 6. Ja, ich habe gesagt, von zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr. Ja, du warst hier pünktlich wie die Feuerwehr. Pünktliche Menschen, das ist ganz selten in dieser Wohnung. Was? Ich bin's. Ich bin's. Die hier kommen, nicht die hier wohnen. Was? Was? Ja, das ist fein. Hm. Ja, kannst du uns aber sagen. Burn after podcasting. Ja. Ja. Wo pennst du überhaupt? Fährst du wieder nach Hause? Ja. Oder nach? Ja. Ja, klar. Du glaubst, du kriegst ein Taxi oder wie? Ich, ja, ich bin ein Sonntagskind. Sonntagskinder sind ja Glückskinder, ne? Also von daher. Ja. Zur Not laufe ich auch. Also es ist ja. Und. Muss noch glatter? Scheiße. Noch glatter? Ach, selbst wenn nicht, ich hau mir da gleich Haarspray rein und dann. War nämlich letztens auch, die Tina wollte mir nämlich auch Haarspray machen. Dings machen mit dem Glätteisen. Die hat aber den Fehler gemacht, bei mir vorher Schaumfestiger reinzumachen und das mögen meine Haare gar nicht, da ging nämlich gar nichts, also brauche ich mir da eh gleich... Was machen deine Haare denn mit Schaumfestiger? Darf man das nicht sagen? Nee, also ach nee, also die... meine Haare sind halt platt und haben überhaupt kein Leben in sich, ja. Stimmt, ja, Leben in sich. Aber kann man, ist das nicht, ich fühle mich einfach ein bisschen Welle... Ja, ich mache mir jetzt nachher noch Haarspray. Danke. So ein bisschen Welle. So können wir jetzt mal hier ein anständiges Thema machen und nicht meine Haare. Das ist interessant. Ich bin ja seit 20 Jahren nicht mehr beim Friseur gewesen. Ja. Weil die Friseur. Sag doch einfach. Nee, ich kann sogar sein, dass das die schlimmste Erfahrung ist. Nee, dann war ich noch immer. Aber Friseure machen normalerweise am Anfang die Haare nass. Ja. Und dann kriege ich ja irgendwie so irgendwie Locken und keine Ahnung was. Ja. Und aufgrund dieser Basis machen sie dann eine Frisur. Ah, okay. Die aber, wenn die Haare komplett trocken sind, total scheiße aussieht. Ja. Und das passt halt irgendwie so gar nicht mehr. Also nee. Und deswegen, weil die Leute das alle irgendwie nicht hinkriegen, lasse ich das sein und mache es selber. Das geht ja, weil man so eine Naturkrause hat, dann ist es irgendwann... Hast du dieses Gerät, was man an den Staubsauger anschließt und dann dieses... Wie heißt das nochmal? Nicht Flurby, Fluffy, wie hieß denn dieses Gerät? Du hast so einen Aufsatz, den hast du auf den Staubsauger gemacht und der hat gleichzeitig Haare geschnitten und staubsaugt. Und die Haare aber auch staubgesaugt, halt abgesaugt, die du halt geschnitten hast. Das kommt mir ein bisschen gefährlich vor. Nein, kenne ich auch gar nicht. Nee, aber ich habe einen. Du kennst das doch, ne? Haarrasierer. Du weißt, von Sprechen. Das gab es früher im Teleshopping. Im Teleshopping. Wie hieß das denn nochmal? Ich weiß, was du meinst. Hier hast du verschiedene Längen dafür, ne? Ja, das hatte so einen total bescheuerten Namen. Das gab es immer im Teleshopping. Ich schreibe jetzt mal Haare schneiden. Ich habe ja meinen Freund Google. Haare schneiden, Staubsauger. Dann weiß ich, wie dieses Gerät heißt. Flowbee, so hieß es. Flowbee. Der gute Flowbee. Ja. Was macht eigentlich der Flowbee heute? Weiß nicht. Du sitzt da auch relativ... Achso, dann können wir ja so machen. Du hast ja einen Stuhl hingestellt. Bitte was? Du hast einen Stuhl hier hingestellt. Ich hätte da gar keinen Stuhl hingestellt. Also, aber da hinten steht auch noch ein Stuhl, den du auch hättest nehmen können. Baum da hinten sitzen. Das ist auch schön. Hinterm Baum. Ich kann jetzt Kriechen anbieten. Nein. Nein. Nee. Gar nicht. Das ist für mich sogar, das ist für mich auch gerade so ein total neues Erlebnis. Wir sind ja nüchtern beim Podcast. Das bin ich ja normalerweise sonst nie. Bin ich deswegen ein bisschen schüchtern. Und schon haben wir keine Themen. Also ich wollte noch meinen Rockriff vorführen. Ja, genau. Spiel doch. Ja, genau. Mein tollen Rockriff. Damit bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ich bin ja schon ganz toll im Kasten. Da muss ich aber, wenn ich Rockriff habe, muss ich immer an diese eine Wetten-Das-Folge denken, wo Ralf Siegel da war. Ja. Mit dieser blonden Sängerin. Und er ist am Akkordeon. Und wie hieß diese blinde, blonde Sängerin nochmal? Corinna May. Corinna May. Corinna May. May. Genau. Und er ist auf diesem Akkordeon und macht dieses Dün, Dün, Dün. Und dann sagt er so, sing! Das hatte so ein bisschen was von Phantom der Oper. Ich muss glaube ich nochmal. Es knarrt so ein bisschen, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Knarrt was? Geht das? Das geht, ja. Du kommentierst dein Spiel immer so. Spiel doch einfach. Spiel einfach. Ja, spiel doch. Jetzt spiel doch. Jetzt lass sie doch mal spielen. Der Rockriff. Weiter nehmen. Nee, ihn biegst doch. Hilft, weiß ich jetzt nicht. Jetzt höre ich mich darüber noch, aber... Mein Rockriff hat voll abgelöst. Scheiße. Sag mal, was es war. Es war einfach ein Rockriff. Ach so, ich habe gedacht, es wäre was Bekanntes gewesen. Nein, es war einfach ein Rockriff. Ah, okay. Ja, das war gut. Das war die rockig. Einleitung von Weine nicht, kleine Eva von den Flippers. Nein, das war... Weine nicht, nein. Kleine Eva. House of the Rising Sun. Natürlich. Wie alles andere auch. Weil wir haben wissen, ich habe nämlich festgestellt, wenn Leute Gitarre üben, und dir was vorspielen, ist das zu 95% House of the Rising Sun. Ist das egal? Und es ist grundsätzlich auch immer, jeder, der Gitarre spielen kann, spielt ja grundsätzlich auch immer Wonderwall von Oasis. Ja, das stimmt. Ne? Weil es ist ja so, mit, wenn man dann so 16 ist, 15, 16 und die erste Liebe so erblüht dann und am Lagerfeuer sitzt. Vielleicht ist es noch unsere Generation, die noch sowas spielt. Instrumente meinst du? Ja. Und die restlichen machen das nicht mehr, oder was? Nee. Wir haben nur Synthesizer. Ich habe ja auch, ich glaube, ich habe auf meinem Smartphone, oder hatte ich zumindest mal, eine Schlagzeug-App. Die habe ich sogar noch. Guck mal, wir könnten eigentlich jetzt auch eine Band machen. Ja, ein Schlagzeug. Ja. Noch eine Band? Ja, ein Duo könnten wir machen. Wenn mein... Ja, aber mein... So, mal gucken, ob die Medik... Jetzt hau rein. Richtig, komm. Ich konnte mal das. Ich will gerade nicht. Aber ich kann diese eine Stelle von In the Air Tonight, ne? Die kann ich auf dem Smartphone spielen. Ist nicht wahr. Ja. Dafür gibt es mal einen Vorschussapplaus. Ja, danke. Ich kann es jetzt nicht spielen, weil mein Handy irgendwie nicht so will. Ja, das sind die schönsten Geschenke. Ja. Ja, siehst du, zeig nur dieses. irgendwie ist kaputt. Aber es ist komisch, wenn ich bei mir zu allein im Zimmerchen sitze und was übe, dann funktioniert mir, sobald ich jemanden vorführen will. Ja, das ist der Vorführeffekt, ja. Bin ich so nervös. Oder das ist das kleine Zimmereffekt. Der. Wobei jeder Hall hier viel besser ist. Hier hört sich das eigentlich viel besser an. Hier im Zimmer. Ja, ich bin ja auch hier. Ach so. Du bist der Hall. Hallo, ich bin der Hall. Du bist so grässlich. So grässig hässlich. Du bist der Haas. Klingt ein bisschen nach Otto hier. Nein, das ist doch... Ich bin der Schniedel, du bist der Wurz. Ja, das ist ein Tatjana-Witz. Kommt immer gut. Wir hatten dieses Jahr Weihnachten irgendwie so eine Saufparade und mussten uns passend einstellen. Das ist auch nicht so... Wobei, du hast ja nicht so viel getrinkt, weil du musst das ja immer fahren. Ich musste nur ein einziges Mal fahren. Nein, du musst es öfters fahren. Nein, egal. Und wir haben am 23. angefangen. Wart ihr in Ibbenbüren zu Weihnachten? In Ibbenbüren, da waren wir bei Bekannten und der Tochter, die immer tatsächlich ins Bett ging. Und 24. ist das Normale, da gibt es ja Weihnachten oder was? Wir hatten alles. Noch vom Essen. Beim letzten Mal war schon, also 23. und Bier und sowas, da war ich irgendwie so am 24. platt. Ja. Und daher haben wir ein besseres Setting gebraucht, keine Ahnung was. Und das ging dieses Jahr. Obwohl wir eigentlich auch durchgesoffen haben. 23., 24., 25., 26. Und dann am 26. 27. war ja schon wieder Freitag. Was willst du machen? Samstag. War ein Samstag, oder? Ja. Aber wann waren wir im Hexenhäuschen? Lollobollo. Wollen wir eine Wunderkerze auf Lollobollo anzünden? Nein, wollen wir nicht. Ach, apropos Wunderkerze. Ach, nee, ich hab's jetzt zu Hause vergessen. Wir haben 40 Stück. Ja, ich hab so einen Meter Wunderkerzen. Danke. Ein Meter Wunderkerzen. Jeder kriegt jetzt 10 Minuten. Die brennen 5 Minuten lang, laut Werbung. Echt? Ja. Also die haben jetzt nicht so, aber ich habe gerade das Geburtstag besorgt und irgendwie hatte ich ein bisschen Probleme mit denen gehabt. Aber ich wollte sie auch passend zu einem bestimmten Augenblick anzünden, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe kein Feuer. So denke ich gar nicht, funktioniert sein Geburtstag. Hast du welche überhaupt angemacht? Ja. Weil du hattest auch welche mit Zahlen und die hast du gar nicht mitgebracht. Nee, die hat es zwar. Es hat irgendwie nichts hat geklappt, so wie ich es wollte. Es war alles total desorganisiert und naja, ich habe mich auch verquatscht dann. Ist doch egal, wir waren im Bolo. Ja, im Hexenhäuschen. Am 28. Ist das immer noch in dieser, das ist ja in so einer Einkaufspassage oder irgendwie sowas, ne? Es ist eine Innenstadt. Ja. Ja. Du bist schon mal längerig gewesen, wozu das denn? Nee, ich habe nur damals diesen Restaurant-Tester folgen Gedönse gesehen. Es ist ein längerig und da ist halt nicht viel. Also längerig war mal irgendwie, ob das noch so ist, prozentual die Stadt mit den meisten türkischen Mitbewohnern nach Frankfurt oder sowas. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, gerade ins Hexenhäuschen zu gehen? Also dein Bruder jedes Jahr, also eigentlich immer wenn wir da sind, kommt er an, lass mal längerig fahren, Bulo Bulo essen. Und wir sagen immer, es ist nicht weit weg. Und dieses Jahr haben wir irgendwie alle zusammengeschlossen, okay, wir gehen hin. Und habt ihr es alle gegessen? Ja. Jeder eine ganze Portion, oder? Du kriegst wieder einen Kübel, also ich weiß gar nicht. Boah. Aber das Schlimme ist einfach nur, es war ja alles so fies, ne? Das ganze Laden. Also du hast überall so. Tatjana übertreibt ein bisschen, aber. Spinnenweben? Nicht überall, aber über unserer Decke waren. Oh. Und Staub. Ja, dann hat das ja richtig was gebracht, ne, mit dem Restaurant-Tester. Also, der Laden von sich, wenn du reingehst, der rennt schlicht aus. Wir haben es renoviert und es sieht echt ganz, ganz gemütlich so aus. Mhm. Also in dem Artikel, den ich verlinkt habe, steht aber auch drin, dass diese Fußgängerzone jetzt nicht so auf Begeisterung gestoßen ist bei den Leuten, die da mal einen Artikel geschrieben haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die vor Ort gewesen sind oder ob die nur RTL geguckt haben. Aber sie ist tatsächlich nicht so spannend. An einer Seite hast du wirklich nur so eine komische Wand und dann hast du halt irgendwelche Etablissements nacheinander. Und die längere Innenstadt hat auch sonst gar nichts. Also gegenüber ist eine Postenbörse. Und das ist immer schon, das ist schon die Innenstadt. Ja. Sowas erwartet man ja eigentlich auch nicht unbedingt in der Innenstadt, aber das ist halt längerig. Und das war halt, also Lasagne habe ich mir jetzt auch was anderes erwartet als Spiralnudeln. Aber ich kannte das Video auch vorher nicht, aber es ist halt das gleiche Rezept. Das kann man ja zur Not noch essen. Also Spiralnudeln und Hack und Tomate. Ja, und dann haben die noch so eine dicke Schicht, diese Fertig-Holo. Ja, ja, dafür ist der ja stadtbekannt, ne? Ja, und das war schon ein bisschen fies. Es ist aber auch wirklich diese Bolognese, sowas, die kippt man drüber, dann steht die ein bisschen und dann bilden sich so langsam kleine Pfützchen. Lecker! Richtig lecker. Also, dass ich das innen drin behalten habe und sowas, das fand ich schon mal eine super Leistung von mir selber. Ich glaube, da wird das Essen heute Abend sehr viel besser werden. Das Buffet. Buffet. Ja. Da gehen wir mal stark von aus. Ja, ich habe nämlich auch Hunger. Ich habe den ganzen Tag nicht richtig was gegessen. Damit du jetzt reinhauen kannst. Richtig, deswegen trage ich auch das Kleid, damit nichts einschneidet. Ja. Ne? Und nachher kugel ich dann ins neue Jahr. Das kriegst du eine Lichterkette um. Richtig. Ja. Sehr schön. Ja. Es stockt ein bisschen ohne Alkohol, oder? Ja. Wollen wir nicht doch ein bisschen? Nein. Ja, komm, einen kurzen geht, oder? Was für einen kurzen? Ja, irgendeinen kurzen. Nein, keinen kurzen. Wir können, stell dir mal vor, wir werden erfolgreich damit. Wir werden Alkoholiker. Rhabarber. Nein, also ich bin mir halt Alkoholiker. Nein, kurzen. Komm, einen kleinen kurzen geht. Ich bin schon von allen total begeistert. Wir trinken doch auch gleich. Das ist aber wöchentlich bei dir anders. Ja, wir können doch schon mal echt einen kurzen trinken. Ja, sicher. Ja, dann hau rein. Kennst du mal einen Rock? Ja, mach du mal. Vielleicht ich mache mir mal eben die Haare schon mal. Na, oh, toll. Ja, toll. Dann bleib ich hier und singe. Schnell. Nein, das geht schnell. Dann musst du mal eben was sagen. Hier, mach du deinen Rock, ne? Und ich wollte ganz schnell was trinken. Das geht ganz schnell. Und jetzt. Und jetzt für Sie. Live. House of the Rising Sun. So, wenn ich House of the Rising Sun. Und schwupp, sind wir schon wieder da. Mit dem Besten aus dem Münsterland. Und zwar dem, ist das, ja. Ich glaube, ich muss das sowieso näher halten, dann kann man mich auch hören. Wir nehmen einen Rhabarber. Ich könnte von dem Rhabarber allerdings auch mehr trinken. Ist er noch gut? Wieso sollte er nicht gut sein? Ist er noch gut? Das ist wie üblich im Münsterland, steht nicht dran, wann es abgefüllt worden ist und wie lange es haltbar ist. Das Gisela ist verschollen. Ja, gut. Was? Manche Leute verabschieden sich halt nicht. Dann geht das auch. Nein, hier steht wirklich nichts drauf. Steht auch nicht, welches Jahr es gewesen ist, aber nein. Welches Glück haben wir? Und? Are you happy with your hair? Yes, I'm very happy, very happy. Ja. Sieht am Ende des Abends eh wieder aus, als. Wäre gar nicht passiert. So. Jetzt bist du auch mit deinem Handy an. Das ist ein toller Podcast, wo Leute mal am Handy rumhängen. Dann wird nachher nochmal dran rumgefummelt und dann. Klappt das schon mit Silvester. Richtig. Richtig. So. Freunde. Freunde, jetzt gib dir endlich mal was zu trinken, wa? Ein Rhabarber. Rhabarber. Rhabarber. Rhabarber. Rhabarber. Rhabarber. Rhabarber. Nicht lang schnacken. Runtersacken. Ah. Lecker. Wieso? Nicht? Doch, ich finde den ja sehr lecker. So wie Saft. Ich bin aber sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich bin eh schon ein bisschen. Also ich habe mein. Sollen wir drüber reden? Ja. Du hast nachmittags geschlafen. Das ist bei dir immer ein Killer für gute Laune oder sowas. Nein, überhaupt nicht. What? Nein. Nein. Warum entschuldigst du dich denn immer jetzt fürs Spielen und fürs Sätze zu Ende bringen? Das ist ich trinke neu. Ja, ich auch. Silvester. Bitte darum. Also ich muss dazu gestehen, also wo ich aufgewachsen bin, gab es ja kein Weihnachten. Da gab es auch kein Silvester. Da gab es auch. Es war immer dasselbe Jahr. Wir hatten nicht mal Hunger. Ja. Und auch keine Käfige von unserem Hamster, der musste nämlich im Topf leben. Und wir hatten ja kein Weihnachten, wir hatten nur Silvester. Und Und für Silvester war ja mit Baum und Geschenken und geht mal los, also Weihnachtsmarkt und so. Ne? Deswegen war für mich immer Silvester so da. Ich habe noch zwei Runden und die Flasche ist leer, von daher. Und deswegen bin ich bei Silvester immer so furchtbar aufgeregt. Ich dachte, weil wir ein Special Guest haben. Ja, das auch. Apropos Heaven. Genau. Heaven. Juhu. Juhu. So, wir müssen aber auch irgendwas trinken. Auf die Liebe. Nee, die Russen machen noch immer eine Ansprache hier. Die Liebe ist eigentlich nur zum Schluss. Also erst auf die Köchin, aber wir haben ja nichts gekriegt. Erstmal trinken wir auf die Gäste. Auf die Gäste. Auf die Gäste. Ja. Aber auch ausführlicher eigentlich, ne? Nicht nur einfach so die da. Die da. Mit einem dicken Pulli an, Mann. Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Prost. Lach rein, ne? Lach rein. Sehr schön. Yummy, yummy. Wirklich sehr lecker. Das trinken wir so lange, bis du nicht mehr... Nein, das ist dieses... Ich habe ja von meiner Freundin die kleine Tochter, die ist jetzt 10 Monate... Ihr trinkt ja auch immer sowas. Richtig. Nein, aber wenn man jetzt... Man hat das ja manchmal, dass man was trinkt und das war gerade besonders erfrischend, dass man... Ja, das hast du ihr beigebracht oder was? Ja, das macht sie jetzt auch. Also ich habe ihr das nicht beigebracht, das hat sie vorher schon gemacht. Auf jeden Fall, wenn sie jetzt trinkt, dann macht sie auch. Und wenn man das macht, dann geht das die ganze Zeit so hin und her und dann macht das Ziel. Das haben wir Simon damals auch beigebracht. Ja, und er auch. Das auch immer gemacht, ja. Ich habe ja auch meinem Patenkind mal beigebracht, den Dr. Evil. Das ist wichtig. Ja. Wir haben auch festgestellt, also wir haben uns vorgenommen, falls wir jemals Kinder haben sollten, wir bringen dann auch falsche Wörter bei. Also ja. Zum Beispiel statt guten Appetit sagt er gute Geschenke. Wünsche mir gute Geschenke. Ja. Diese Quatsch. Ja. Ja, angeregt durch Steve Martin, ein schönes kleines 3-Minuten-Stück, keine Ahnung, wo er sagt, wenn Sie ein richtig schönes Spiel machen wollen mit einem Dry Dragon, sprechen Sie falsch. Reden Sie einfach falsch. Und der erste Schultag, der wird richtig witzig. Ja, das wäre auch, ja. Vielleicht sollte ich jetzt doch noch adoptieren und... Du willst Kinder adoptieren, wozu das denn? Ja. Ja, ich eigentlich mag ich Kinder ja nicht, ne? Das ist ja, so. Wenn ich keinen Bezug Kinder stören. Finde ich die ganz schrecklich. Warum? Was? Weiß ich auch nicht, die stören mich. Wann? Also ich muss einen Bezug zu Kindern haben, dann finde ich die ganz... Ja, aber das kriegt man ja hin. Was du nicht hinkriegst, ist so spontan, wenn die dir spontan auf den Senkel gehen wollen und das sind jetzt nicht deine oder die sind intensiv an dich gewöhnt, dass du ein Vorleben gehabt hast oder keine Ahnung was. Also ja, ein Vorleben. Hey, Kleiner! Ich hatte ein Vorleben! Nein, wenn das Kind an dich gewöhnt ist und sowas und dich schon sowieso ein bisschen respektiert. Ja. Respekt. Sage ich grundsätzlich Kindern halt die Fresse. Also ich mach's verpack's ein bisschen anders, aber... Ja, aber es wirkt besser. Also wir haben jetzt schon mit Eltern das Vergnügen gehabt. Da ist jetzt das Spielen mit den Kindern nicht so angesagt. Und scheinbar ist das allerdings auch die Eintrittskarte, dass sie ein bisschen besser auf dich hören. Mhm. Also wir haben das dann gehabt, dass manchmal, also wir haben so einen kleinen Bengel da im Kreis, der haut gerne. Der hat mich beim letzten Mal überhaupt nicht gehauen, andere schon. Ja. Aber ich habe auch mit dem gespielt. Ja. Und das machst du natürlich nicht. Wenn jetzt einer mit dir spielt und sowas, kommst du nicht nach 20 Minuten auf die Idee, so, den haue ich jetzt auch mal, weil dann riskiere ich ja, dass der nicht mehr mit dir spielt. Und so, und da finde ich das schon ganz gut und sowas. Aber wenn der war auch mal da und hat generell gehauen. Und da hast du halt, wenn du nicht Elternteil bist und das Problem ein bisschen unter Kontrolle hast, hast du gar keine Chance. Dann macht er den Nachmittag halt einen auf Rabauke. Und du kommst dann nicht gegen an. Wenn er richtig scheiß Tag hat, kommst du auch als Elternteil nicht gegen an. Richtig, ja, natürlich. Ich komme ja auch gut bei Kindern an. Kinder mögen mich, ne? Das ist ja wirklich... Katzen, wenn man die nicht mag, ja, das ist ganz genau so ist es. Auch mit Katzen. Ich war jetzt gerade am zweiten Weihnachtsfeiertag, ist immer bei meinem älteren Patenkind in Duisburg immer Patenfrühstück. Also da kommen, die haben 2 Kinder und von den beiden Kindern, alle Paten kommen dann halt da immer zum Weihnachtsfrühstück morgens und dann ist danach nochmal Bescherung. Und auf die Paten. Die haben, genau, auf die Paten und auf die Patenkinder. Und die haben zu den Kindern auch noch ein Hund und eine Katze. Aufgeschaut. Hat zwar jetzt Gänsehaut, aber die haben noch einen Hund und eine Katze und ich bin totaler Hundemensch. Ich bin kein Katzenmensch, ich bin Hundemensch. Das hat die Katze aber leider überhaupt nicht interessiert, weil die immer zu mir ankam und mich mit dem Kopf so angedeutet hat. Von wegen, jetzt kram ich doch auch mal. Jetzt bin ich natürlich auch... Fair. Fair, ganz genau. Ich bin ja tierlieb. Ne? Tierfair. Und dann muss ich natürlich... Und dann habe ich da gesessen und auf der einen Seite den Hund, auf der anderen links und... Mit dem Kopf gesagt, alles gut, alles gut. Ja, nee. Ich habe jetzt auch ein Patenkind. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, das ist schon 12. Ja, wir haben ein 12-jähriges Patenkind. Dann hast du ja früh angefangen. Richtig. Richtig, so sieht's aus. Und da habe ich jetzt gerade dieses Weihnachten, also ich habe es an ihrem Geburtstag dieses Jahr im September schon gemerkt, dass ich doch alt werde, weil mein Patenkind trägt jetzt BH. Ja, und das ist schon so sehr erschreckend. Dann möchte man die Patenschaft so langsam auch wieder... Ja, nein, das nicht, aber dann denkt man sich schon so... Aber hast du die denn noch einen geistigen Weg geführt? Also warst du ja ein geistiger Beistand im religiösen Pfarrer? Also das ist ja, was eigentlich der Pate... Ja, ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich wahrscheinlich irgendwann in die Hölle komme, weil ich die katholische Kirche belogen habe. Ich bin ja eigentlich evangelisch getauft, aber nur getauft. Kann man wirklich getauft werden? Wird man da getauft? Ja. Ja. Okay. Auch bei den Evangelien wird man getauft. Und ich bin aber dann... Als ich angefangen habe zu arbeiten, ziemlich schnell aus der Kirche ausgetreten. Upsi! Weil ich mir gedacht habe, mein Gott will nicht, dass ich Geld dafür zahle, dass ich an ihn glaube. Und ja, dann bin ich halt aus der Kirche ausgestiegen und jetzt ist mein Patenkind, mein erstes Patenkind, leider, was heißt leider, das ist katholisch getauft worden damals. Und die Katholiken sehen das wohl ein bisschen strenger als die Evangelen. Und die haben halt gesagt, also... Ich habe die katholische Kirche erstmal angelogen, dass ich gesagt habe, ich wäre immer noch evangelisch, was ich nicht mehr war. Die andere Patentante war eh nur noch, also die ist wirklich noch evangelisch. Und dann hat der katholische Pastor, Priester, heißt es, glaube ich, bei den Katholiken gesagt, ja, das geht leider nicht, sie bräuchten schon jemanden, der katholisch ist. Und dann wurde da kurzerhand, kurz vorher noch gesagt, wer ist hier katholisch? Da hat jemand die Hand gehoben und hat gesagt, okay, du bist auch noch Pate. Nur damit wir zwei halt Paten werden konnten. Und dann musste ich auch noch die Kerze anzünden und die Kerze tragen. Ich habe gedacht, da komme ich. Der Blitz. Gleich tut sich irgendwie hier der Kirchenboden auf. Ja, und, echt, so abergläubig? Nein, das nicht. Aber ich hätte es irgendwie cool gefunden. Ja, wenn dann irgendwie so im Sinne von The End of Days, wie bei mit Arnold Schwarzenegger, ja, Gabriel Byrne dann irgendwie aus dem Kirchenboden. Ja, ich hätte mal besser was zu tun gehabt am Tag. Ja. Also ist alles gut gegangen und Klopf auf Holz. Auch bis heute sind mir keine Hörner gewachsen. Und von daher, aber das ist schon so, ne? Und da hat man auch tatsächlich damals so ein, ich würde mal sagen, das war so ein Pamphlet oder so, was man halt so dem Patenkind so mitgeben soll. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, okay, das will ich nicht tun. Also einen Aufgabenkatalog kriegst du, oder was? Ne, man hat so ein kleines Pamphlet so bekommen, das war... Wie so ein kleiner, ja, kein Katalog oder so. Aber halt Buchs. Ja, halt so die ganzen Dings. Aber das habe ich mir nicht. Das habe ich mir einmal angeguckt und habe mir gedacht, okay, alles klar. Und du warst noch nie bei einer Kindermesse oder so, bei deinem Patenkind? Oder als mein Patenkind eingeschult wurde, gab es auch irgendwas in der Kirche. Ich kann mich irgendwie dunkel dran erinnern. Okay. Das waren wir auch in der Kirche, weil sie auch in einer katholischen Grundschule, glaube ich, war. Okay. Aber ich glaube, sie testen es in der Tat nicht mehr, was du dann machst oder nicht machst als Pate. Ich glaube, wenn Kommunion ist, wenn Firmung ist, sollst du noch irgendwie so dahinter stehen. Aber ich glaube, also da kannst du auch wählen. Also ich weiß zum Beispiel, ich bin evangelisch getauft damals und ich weiß, dass mein einer Pate war katholisch und der andere war gar nichts. Und da waren die Evangelien irgendwie, ja, bevor nichts kommt, bevor gar nichts da ist. Ja, okay. Denen ist es nicht egal, aber die sind halt ein bisschen weltoffener und die Katholiken sind schon so, nein, also da muss schon leider katholisch sein. Aber ich glaube, bei den Katholiken ist es mittlerweile auch ein bisschen entspannter geworden. Mag ja sein, Bedingt. Aber es ist ja noch nach wie vor so, wenn du als Nicht-Katholike einen Katholiken heiratest, katholisch, dann musst du ja irgendwie so einen Wisch unterschreiben und versprechen, dass du deinen Kindern katholischen Glauben erziehst. Ja, also. Sicher ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde das nicht machen. Also, das unterschreiben? Ja. Ich will meine Kinder nicht katholisch erziehen. Nicht nur, nicht ausschließlich. Einen anderen Spaß müssen die auch noch haben. Ich weiß nicht, ob du es machen kannst, von wegen. Ob man wenn du beichten gehst, ja, dann kriegst du normalerweise nur so von, ja komm, drei Rosenkränze und dann geht das wohl. Du kriegst aber normalerweise nicht von wegen, okay, du musst jetzt das und das tun. Also es ist ein Ratschlag, aber es wird ja jetzt nicht so von dir gefordert und sowas. Und du kannst natürlich jetzt so den Täuflingen quasi in die Hand versprechen, so, ich werde dafür sorgen, dass du auch das Katholische mitkriegst. Könntest danach aber nicht Weichtier gehen und sagen, mache ich auch gar nicht, Edgy Wedge. Ja. Ist ja scheiße. Ja, aber das wäre denkbar. Also du kannst dafür jetzt allein nicht, obwohl man, wir reden ja jetzt davon von Nicht-Katholen, du kannst nicht exkommuniziert werden dafür. Von Nicht-Katholen. Nicht-Katholen. Katholen. Katholiken. Die Nicht-Katholen. Ja, das ist auch wieder Quatsch. Also, auch die gehen ja nicht in der Beichte dann. Aber du bist ja immer noch aktiver Katholik. Nein. Doch, du bist ja noch nicht aus der Kirche ausgetreten. Das allein ist noch nicht aktiv. Laut Gesetz bist du aktiv katholisch. Das heißt aber eigentlich... Also ich bin schon schuldig, weil eigentlich ist es meine Verpflichtung, einmal am Wochenende in der Kirche aufzuschlagen. Da ich das nicht mache, muss ich schon wieder beichten. Ich habe ja damals sogar im Kirchenchor gesungen, einfach weil ich singen wollte, ne? Als, weiß ich nicht. Mhm. Und ich glaube, es war so eine, sogar eine katholische Kirche, wo ich gesungen habe. Ja, ja, singen. Das war ich nicht. Ich habe. Hast du halt auch deinen speziellen Auftritt immer gesucht? Lalala. Nee, also es war einfach, ich bin da irgendwie, bin irgendwie in so einen Chor gerutscht und auf einmal musste ich jeden Sonntagmorgen singen. Ich bin dann da auch irgendwann wieder ausgetreten. Und dann, also die einzige Zeit, wo ich wirklich regelmäßig in die Kirche gegangen bin, war wirklich, als ich meinen Austauschjahr in den USA hatte. Die sind nicht katholisch. Nee, das war, ich würde das eher so in... Auf die Katholen. Auf die Katholen. Möge Gott sie. Auf alle Menschen. Peace on Earth, Goodwill. Wir haben jetzt zweimal für dich getrunken, einmal für dich getrunken, was ist mit mir? Ich bin wieder katholisch, noch habe ich irgendwelche Paten. Wir haben schon Wachheim. Also wegen Katholen haben wir gerade auf mich getrunken, oder was? Ja. Ja, super. Ja, in den USA warst du in der, wie heißt der, irgendwas mit amerikanisch? Nee, das war halt die, da wo ich war halt drüber, das war halt Episkopal. Also, nee, ich war Christian. Und das geht schon eher so in die Richtung der Evangelien. Okay. Und das war zum Beispiel, die hatten keine eigene Kirche, sondern da wurde sich jeden Sonntagmorgen in der Aula einer Grundschule getroffen. Und dann hatten die irgendwie einen, der E-Gitarre gespielt hat, einen, der Schlagzeug gespielt hat und zwei Leute, die irgendwie gesungen haben. Das war alles schon ganz nett gemacht. Und danach gab es Kaffee und Donuts. Der heilige Donut. Ja. Die Ebenbirnewander. Die Ebenbirnewander. Das war echt, ja. Und es war, so gesehen, war es echt in Ordnung. Die sind ja bestimmt auch katholisch, oder? Die Donuts? Ja. Ich glaube, wahrscheinlich auch nicht mehr. Die haben was gegen das Konservative und deswegen, das passt, glaube ich, auch nicht mehr mit dem Katholischen dann so in einen Klang. Was die dann so machen. Den würde ich fast, aber die Donuts, Donuts? Donuts. Donuts sind die, Und Donuts die ist zum Essen und die Donuts sind eine Band. Ja. Sorry. Ich wollte nicht misstreten. Ich wollte ein bisschen fusseln. Die sind auch ein bisschen, leicht naiv. Die haben da zwar einen Doktor mit dabei, ich glaube, der promoviert gerade oder hat schon promoviert, also das habe ich noch nicht gehört. Die Donuts? In BWL, die ne? Ja. Oder die Donuts? Sogar in BWL, also ja. Nicht hier Germanistik, sondern was Richtiges. Ja. Ich habe ja, hab ja meine schriftliche Prüfung, wo wir gerade bei Doktorarbeit sind. Ich habe meine schriftliche Prüfung gemacht. Doch, bring mal jetzt ein. So, juhu! Sogar das Hauptfach. So war das Hauptfach mit 20 Punkten mehr, als ich erwartet habe. Also das ist wirklich... bis jetzt habe ich auch keinen getroffen, der irgendwie besser war als ich. Aber in BWL promovieren ist eigentlich gar nichts... Das macht man nicht. Doch, das macht man schon, aber Nein. Man wird ja schon relativ viel gesponsert dann auch. Ne? Von gesponsert? Ja, von vielen Firmen. Also, man hat also ich wundere mich, dass man nebenbei noch auf Tour gehen kann. Ja, manche auch irgendwann mal, da kann man ganz gut BWL studieren, weil es nicht so anspruchsvoll ist. Also hat er wohl irgendwie gesagt, das ist nicht so anspruchsvoll, deswegen kann er ganz gut nebenbei studieren. Wer hat das gesagt? Der Typ für den Donuts. Ach ja? Mach aber diese Folge, sonst kriege ich das nicht mehr hoch. Ist so schwer dann. Hallo? Die Pfütze. Ja, die Pfütze ist schon wirklich leer gekriegt. Ich weiß es nicht. Ist auch ein bisschen bitterer als sonst. Ich könnte schon wieder kotzen. Ja. Ich könnte schon wieder unser Lied singen. Was ist denn unser Lied? Spermaspuren an der Wand. Du machst es dir nur mit der Hand. Weiter weiß ich nicht mehr. War ich so betrunken beim letzten Mal? Nee. Nee, eigentlich nicht, oder? Nee. Worum ging es dabei eigentlich? Um die Unterschrift auf dem Steigenplakat? Ja, genau. Das fing damals schon da. Ja. Also dann hat einen weißen Stift, nee, mit Silberstift auf schwarzem Hintergrund. Und ich habe ja damals gesagt, ich werde einen kompletten Text zu diesem Lied schreiben. Ich werde vielleicht das auch noch beim tun. Nächsten Podcast. Das ist meine musst du einen eigenen Podcast starten. Mein Vorsatz für 2015. Ich möchte keinen eigenen Podcast. Ich möchte das nur mit euch machen. Im Dreier. Vielleicht habe ich dann eigentlich mal meinen Rockriff drauf. Richtig. Rock-Riff. Und dann treten wir zusammen auf. Die Band. Richtig. Und dann gehen wir zum Comedy Grand Prix. Comedy Grand Prix. Wir machen ernste Musik. Was heißt denn mit Comedy Grand Prix? Ja, genau. Wir machen ernsthafte Musik. Entschuldigung, ja. Und werden dann ganz groß rauskommen. Wir sind jetzt schon ganz groß. Dann, ja, ich brauche dann aber auch noch einen coolen Namen. Du bist ja schon Tati and the Band. Ich brauche irgendwas. Wir cooles. Wollten And the Band einfach registrieren, sodass jeder. Ja. Jeder sich das vorstellen kann. Eine eigene Seite kriegen kann. Nämlich einfach nur And the Band und jeder kann vorbeikommen. Ja. Ja, je nachdem, wer beim Konzert das Solo spielt, dessen Band ist das dann gerade. Genau. Ich bin einfach nur Begleitmusik. Es gibt ja hier auch Carlos Santana, da kann ja auch nicht die Bohne singen. Played by Carlos Santana. Ja, Mama Cholo, Mama Cholo. Von der hat man auch nichts mehr gehört, ne? Hier die, Wer? Ich weiß nicht, wen du meinst. Weil Carlos Santana ist ein Mann. Hotel Room war eins ihrer Alben. Hotel Room? Hotel Room war eins ihrer Alben. Was ist das? Nee, sie ist eine Sängerin? Jawohl. Wer denn? Wärmer. Cheryl Crow. Michelle Branch. Michelle Branch sagt mir gar nichts. Gar nichts, nee. Die hat das, glaube ich, gesungen. Nein, das war gerade ein Carlos Santana-Dings, Mama Cholo. Play by Carlos Santana. Das war ja auch ein Song von Carlos Maria, Santana. Maria. Stimmt, das war keine Sängerin. Jetzt, wo she reminds me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Da gab es noch einen zweiten Hit von. Der muss einen zweiten Hit gehabt haben. Ja, also das, kann ich der das größte, hier nicht Siri fragen? Also, der größte Hit von Carlos Santana ist Oye, como va? Mi vida. Was ist mit dir mit Black Woman? Black Woman? Black Woman? Das ist doch Magic Woman? Magic Black, Black Woman. Magic Woman, Black, ja. Magic Woman. Komm, googeln wir doch einfach mal. Michelle Branch und Carlos Santana. Carlos Santana. Und Branch. Da wissen wir, was sie gesungen hat. Musst du nicht einfach reinsagen? Ich könnte auch, ja. Aber ich weiß nicht, ob der mich so gut versteht, wenn ich schon Rhabarber-Schnaps getrunken habe. Wir haben gerade unsere Probleme. Carlos Santana. Michelle Branch. Steht in Arbeit. Keine Internetverbindung, sagt er. Ah. So ein teures Handy und dann keine Connection. Gehen wir das doch mal mit der Hand an. Was? Oh, oh. Mutter. Mutter, Bilder der Arme. Ist das was Vorlesbares? Sollen wir mal eine Wunderkerze anmachen? Nein. Das ist so Beischen noch im Gurten. Dir auch. Wir haben noch gar nicht getrunken. Moment. Trinken wir Moment. Ich muss gleich erstmal einen Liter Wasser trinken wieder. Ich habe ja auch eure Halloween-Party. Ich muss ja erstmal anderthalb Liter Wasser trinken. Podcast-Fans wieder wach. Wenn sie die ersten 5 Minuten durchgehalten haben, sind sie auch weiterhin dabei. Aber ich glaube, die ersten... Vielen Dank. Dankeschön. Da wäre ich am liebsten selber abgeschaltet. Und inspiriert. Ja. Kaum stellen wir eine Flasche Alkohol auf den Tisch. Da läuft so. Yippie! Das hat ein bisschen was von dem Pilz von Super Mario Land. Aber eigentlich trinken wir nicht wirklich Alkohol hier. Das ist eigentlich nur Wasser. Wir tun so, als ob. Du, ich merke das schon, ne? Du hast doch nichts gegessen. Ich habe wirklich nichts gegessen. Hast du schon meine Bonbons-Schale? Ja, ich habe es auch schon hier gegessen. Eine mit türkisene Schoko. Es ist eine Bonbonschale, die, glaube ich, zum ersten Mal in den vergangenen 40 Jahren Bonbons sieht. Ich esse noch ein Lindor in Rot. In Rot, ja, in Rot. Aber das ist tatsächlich. Stimmt das, dass die Russen zu Silvester rote Unterwäsche tragen, weil das Glück bringen soll? Nee, nicht jedes Jahr. Also, warum trage ich jetzt rote Unterwäsche? Das erste Mal seit Jahren denke ich daran, rote Unterwäsche zu tragen. Ja, das mit der Unterwäsche ist, du musst eine rote Unterhose tragen. Habe ich. Das ist nämlich. Zusätzlich, die ist rot und, Achtung, die hat noch Wonder Woman drauf. Hat die auch ein Cape? Müssen wir nachher mal schauen, aber gut möglich. Nee, aber, später, wenn die Lichterkette dran ist. Mit der roten Unterhose kommt jetzt aber auch von Yoga, ne? Dass man. Also man hat verschiedene Qi-Punkte so, ne? Mein Chakra. Die Russen haben Yoga erfunden, willst du das damit sagen? Nein, aber die Juden. Yoga! Jogowski. Yoga, was für ein. Oleg Govna. Nee, aber tatsächlich ist es wohl so, dass man hat verschiedene Chakren und jedes Chakra hat eine Farbe. Richtig. Und ich glaube, das Chakra hier, also Kommt Orange. Wahrscheinlich durch die Menstruations, ne? Nein. Farbe. Nein, ich glaube nicht. Nee? Männer müssen ja auch rote Unterwäsche tragen. Also trägst du heute rote Unterwäsche, Carsten? Müsste ich nachgucken. Ich glaube auch nicht, dass ich... Ob ich heute in die richtige Schublade gelangt habe. Ich habe extra wirklich rote Unterwäsche, habe ich gedacht. Nicht nur rot, sondern auch noch Bams, Wonder Woman. Bam. 2015 wird mein Jahr. Ich komme ganz groß raus, ja, mit was auch immer. Apropos, aber da brauchst du eine eigene Figur für. Apropos Wonder Woman, Karneval? Haben wir uns ja vorgenommen, diesmal Wegelchen an Profi-Wegelchen. Ja. Ich wollte aber alle so Sharknado-mäßig kommen, ne? Da habe ich noch gar keine Idee. Ja. Ich wollte, du entwickelst was, ja auch 2015 deine eigene Figur. Ja. Richtig, ich habe auch gedacht, dieses Jahr, würde gerne Hörner tragen. Ja, ich glaube, ich gehe mal ins Schminklädchen auf der Bilke Allee und sage, mach mir Hörner. Make me horny. You understand? Horny. Ja, gut. Aber mein Gehirn macht ja immer so Sprünge. Wo wir jetzt gerade von Karneval reden, muss ich daran denken, an letztes Jahr Karneval, wo du der Klötenklaus warst. Und am 16. oder vorletztes, war es vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, ja. Ja, und am 16. Januar geht es ja wieder los mit Dschungelcamp, ne? Nee. Ja, aber es sind ja nur noch Versager da. Wer ist denn dabei? Es wird wieder geböllert. Ja. Es ist die bewundernswert erfolglose und talentfreie Tochter von Roberto Blanco. Richtig, dabei. Patricia Blanco, aber das ist ja. Wirklich überall dabei, kann es sein? Was die hatte auch schon mal Promi Big Brother. Die war ja auch. Wieso Promi? Was hat die mit Promi Big Brother? Ja, welcher Promi hat überhaupt was bei Promi Big Brother zu tun? David Hasselhoff? Ja, ich habe das nie geguckt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe das auch nicht geguckt. Ich weiß nur, dass er reingegangen ist und so, hey, dich kenne ich überhaupt nicht. Schulterschmerzen, seitdem ich Alkohol trinke. Schulterschmerz. An der Wand. Wegen der Wand, nee, wahrscheinlich dann. Nee. Ja. Wir haben wieder ein gewisses Niveau erreicht. Ja. Willkommen bei unserem Schmuddel-Podcast. Heute singt für Sie das Niveau. So, Promi Big Brother. Du mal die Hände vom Mund weg, sonst hört man dich auch besser. Wir sind doch eigentlich jetzt bei Dschungelcamp. Entschuldigung. Lass mal ein bisschen ihr Niveau noch aufrechterhalten. Walter Freibier ist dabei. Ja, das wäre ihr Preis gewesen. Ach aber nee, das war ja immer Rudi Carrell. Ja, nee, Walter. Ja. Hat er eigentlich jemals... Der hat ja noch bei HSE, glaube ich, eine ganz große Karriere gemacht. Absolut. Als ja Harry Weinfurt schon irgendwelche komischen... Slim Fast hat ja Harry Weinfurt. Aber Harry Weinfurt war auch schon mal bei Dschungelcamp. Also es ist ja ganz gut. Richtig. Stimmt. An die Speckbäuche erinnert man sich dann immer, ne? Ja. Obwohl Klötenklaus... Erinnert man sich eher an die Speckbäuche als an die Titten? Ne. Na, ich weiß nicht. Welche Titten erinnerst du dich denn? Ja, nur an die von Melanie Müller. Die war doch die von letztes Jahr, oder? Das war hier. Das war die, die hat alles gefressen. Sei es hier irgendwelche Eingeweide, Känguruhoden. Die kommt aus dem Osten. Das war ja auch ein bisschen merkwürdig. Da hätte man als Mann ja ein bisschen mehr Zärtlichkeit erwartet. Aber sie hat komplett so reingehauen mit ihren. Ja. Luke auf. Aber die kommt aus dem Osten. Die hatten ja nichts. Die haben ja in alles gebissen damals. Aber nur, du musst es so sehen, die hatten damals auch keine Kängurus. Kängurus? Hatten die auch nicht. Das Einzige, was die hatten, wahrscheinlich waren sie... Ich glaube wirklich, dass ich mal irgendein... Trikotage. Ein Bräuler. Bräuler. Aber ich meine, das zieht sich auch komplett durch. Ich habe, glaube ich, wirklich mal irgendein Porno, von der irgendwie so reingeguckt. Keine Ahnung, was war, nein. War irgendwo verlinkt und sowas. Ja. Ich wollte eigentlich. Und die ist da wirklich als Handwerkerin. Das literarische Quartett gucken auf einmal. Als Handwerkerin? Ja, bum, bum, bum, bum, bum. Ist ja schön, ja. Bum, bum, bum, bum, bum. Guten Tag, ich bin hier, um das Rohr zu verlegen. Warum liegt der Strom? Also mit Sexualität hat das nicht viel zu tun. Das ist einfach. Was erzählst du da gerade? Ja, ist doch wahr. Guck dir das doch mal an. Ich kann dir einen Link geben, wenn ich noch finde. Shortcut. Unter Favoriten gespeichert. Shortcut. Das ist genauso, als wenn sie in diese Hoden beißt. Das ist genau... Das ist eigentlich ist es sehr artverwandt. Ja, aber die ist ja auch relativ buschikos. Und die hat alles durchgevögelt, je hässlich... Also musst du unheimlich hässlich sein. So. Und das war, glaube ich, eher die Diskrepanz. Ne? Also die Typen waren wirklich... Die hat ja nicht irgendwie so... Die war ja gar nicht in irgendeiner großen Liga, sondern da durfte jeder drauf. So. Ja, lecker. Gerade wahrscheinlich, weil sie früher nichts hatten. Nicht ganz jeder und so, aber es waren natürlich all die Männer, die noch ihr Gesicht in eine Kamera halten wollen, während sie in einem Porno mitspielen. Und das sind auch nicht die meisten. Warum guckst du eigentlich Porno? Rein zufällig war, also. Man muss ja wissen, was in der Welt abgeht. War da schon mal ein Pornosternchen drin? Da war noch eins drin, ne? War da nicht auch schon mal Michaela? Ding dong, bing bing bing. Die ist ja Nacktmodel. Stimmt, das ist was anderes. Da war noch eine drin und sowas, die kannte ich aber gar nicht. Die habe ich auch nicht irgendwie gefunden. Also ich habe das gefunden, aber... Nein, die war noch nicht so drin. Nein. Da war irgendein anderes und sowas. Die kannte man überhaupt nicht und sowas. Und die ist eigentlich auch nicht so... Die war keine Pornodarstellerin, die war ja vom Bachelor, diese rothaarige... Ach, hier, wie heißt sie nochmal? Nicht Gwendoline, sondern... Ginger, nee, auch nicht. Nee, Ginger Amy. Auf jeden Fall, Silla ist da. Georgina. Aber es ist kein Porno, das hat ja keine Fotos gemacht. Nee, noch nicht. Aber da war, glaube ich, irgendeine Blondine noch drin. Mit längeren Haaren. Nein, das ist ja die. Die schlimmste Dschungelprüfung von allen, die da noch kommen werden. Das war Sarah. Krapnick. Ghetto Sarah. Knippig, knappig. Oberhausen. Die Oberhausen-Sache. Krapnick heißt sie doch, oder was? Das war doch irgendwie von... Knappig. Aber es ist ein bisschen merkwürdig. Fick mich. Also es war ja ein bisschen merkwürdig, die hat ja bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Richtig. Zack, die Bohne. Und damals, glaube ich, diese Gina Lisa mitgemacht. Und ich muss sagen, sowohl Gina Lisa auch Sarah Knippig, knapp mich oder Fick mich, keine Ahnung, die haben ja nichts mit Models zu tun. Nein. Was soll das heißen? Ja, ich frage mich, diese Sendung von der Frau Klub, die Model-Scouting präsentieren soll, die hat für mich absolut nichts mit Models zu tun. Ich glaube, doch, die Leute, die da gewinnen, die haben schon irgendwelche Modelverträge, aber die sind ja keine Models. Das ist doch. Ja, aber diese Barbara Meyer oder wie die heißt, die ist, glaube ich, immer noch ein Model, aber die ist so stark unterm Radar. Ja, das merkst du nicht mehr. Die wollte ja, glaube ich, Mathe studieren oder so. Aber ich glaube, Mädels, die wirklich Model könnten, auch auf dem Laufsteg oder sowas, die gehen nicht dahin. Ich glaube, die würden einfach nicht hingehen zu dieser Sendung. Gut möglich. Man weiß nicht. Kann man nicht sagen. Sollten wir versuchen. Vielleicht kommen wir an mit der Band. Tati in the Model Band. Model and the Band. Ja. Model and the Band. Richtig. Haben wir sonst noch drauf, wenn doch ins Dschungelcamp geht? Nein. Aber ich werde auch diesmal, glaube ich, ich habe es beim letzten Mal durchgezogen, ich habe es nicht geguckt. Ich habe es beim letzten Mal auch schon gar nicht komplett geguckt. Ich kam so spät immer und ich bin immer so gerne so früh ins Bett. Ich habe es im Jahr davor noch verstanden, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit in den Alltag bringt. Jeden Abend kann ich da zugucken und sowas. Aber da war doch auch der Dings dabei, ne? Der Hamburger Trend, so ist die Mensch da. Ich sag ja, die Schwabbelbäuche... Olivia Jones. Das war aber vor 2 Jahren, oder? War das letztes Jahr? Die Schwabbelbäuche sind wirklich leichter zu merken. Ja. Und dann war doch hier auch noch Helmut Berger dabei. Ja. Also das war ja mal der schönste Mann der Welt irgendwo vor 50 Jahren. Ich habe die Autobiografie als EPUB. Sehr gut, weil die gebunden aus Biografie kosten immer nur 60 Euro. Ja. Die ist so vergriffen, die ist schweineteuer. Ja. Als EPUB kriegt man die noch. Ja, selbst bei Gebrauchthändlern oder sowas. Also normalerweise gibt es die gar nicht mehr. Du kriegst sie bei Gebrauchthändlern und da kostet die 60 Euro. Wahnsinn. Das ist echt so. Und die ist, aber die ist geil. Die ist total super. Wenn er mit irgendwelchen Männern um Frauen... Hatte Helmut Berger nicht auch mal bei, wie heißt die, Madame Emmanuel oder Emmanuel? Nein, der war richtiger Schauspieler. Ja, aber ich glaube, der hat auch mal in solchen Filmen mitgespielt. Nee, oder? Warte mal ab. Siri hat Helmut Berger Porno mit Lagerfeld gehabt. Helmut Berger. So. Lagerfeld hat nämlich in Porno mitgespielt. Jetzt gucken wir doch mal in Lagerfeld der Filmografie. Karl Lagerfeld hat, glaube ich, nicht in irgendwelchen Pornos mitgespielt. Doch, hat nämlich in Pornos mitgespielt. Kannst du gleich mal sudeln? Bevor ich Unwahrheiten verbreite und verklagt werde. So, wir gucken jetzt erstmal. Das ist ja nur ein Tipp und ich glaube, das ist einfach falsch. Karl Lagerfeld hat noch nie in irgendwelchen Filmen mitgespielt, außer in irgendwelchen Pretty Potter. Nein, ich meine, der hat irgendwann mal auch. Ich kann auch einfach gucken. Aber du hast ja nicht Siri. Ich habe eine Siri, ich habe einfach nur das andere. Und ich habe natürlich mein Handy wieder in Ibbenbüren liegen gelassen, um mal wieder das Wort Ibbenbüren in einem Podcast fallen zu lassen, was viel zu wenig passiert. Richtig. Und wir sind ja schon bei der 32. Ausgabe unseres schönen Podcasts. Und ich glaube, der Name ist erst 20 Mal gefallen. Das ist nicht schön. Jetzt könnte ich noch über meine Porno-Erfahrungen fragen, erzählen, während die beiden Damen hier... Das sind aber deine Porno-Erfahrungen als Porno-Darsteller. Würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Aber was ich damals auch mitbekommen habe, ist, dass eine Porno-Aktrice nach Bielefeld, wo ich ja studiert habe, gekommen ist und sowas und sich von 100 Leuten durchgefügelt hat. Das gab es auch in Bielefeld. Wahnsinn. Aber das ist dann, 100 Leute, a 99 Euro, bist du schon bei... Dann hast du ein Fünftel eines Tickets aus Amerika wieder drin. Nee. Ich weiß nicht, ob es irgendwann scheißegal ist. Wahrscheinlich. Filme. Hier, Filme. Karl Lagerfeld Filme. Karl Lagerfeld Lebenskizzenporträt Frankfurt 2012. Lagerfeld, nein. Karl Lagerfeld, Eis auf Stiel 16. Ah, Schuppetta. Du wolltest auch was gucken. Ja, habe ich jetzt, mache ich nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Immer nächstes Jahr. Es heißt immer nächstes Jahr. Karl Lagerfeld, was ich eben noch fragen wollte, kriegen wir noch zusammen, wenn noch da drin ist? Nein. Also irgendwelche Leute, die man wirklich gar nicht kennt. Ja. Ja. Aber ich fand beim letzten Mal ist schon verzichtbar. Es ist nicht mal durch Langeweile verzichtbar, weil Big Brother war irgendwann durch Langeweile verzichtbar. Und das lief ja auch mal so. Habe ich nicht geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. 19 Uhr. Habe ich nicht geschaut. Ja, ich habe ja schon die zweite Staffel schon nicht mehr geguckt. Die allererste Staffel hier mit Slatko und Co. habe ich ja wirklich noch geguckt. Die allererste, ja, natürlich, aber das ist ja auch was ganz Neues. Ja, und lustig. Und es war natürlich auch der Alltag, der da richtig eine Struktur auf einmal bekam. Ganz neu. Danach war das auch vorbei.